ist Radio Freedom. Ey Player, guck, ich komm im Siebener zu dir, fahr durch deine Neighborhood und deine Clique salutiert es. Ist der Mors in Pelz, Leder und Seide, wenn ich Bock hab, kriegst du einen Job als Geldzähler. Du weißt es, ist mit RBA für dich bald vorbei, denn nachdem ich dich gefickt hab, geht bei dir nur noch Gebärdensprache. So ist das Schicksal von jedem Wichser, der gegen mich rappt, bisher gewesen ist. Sieht dramatisch aus, wenn ich mit einer theatralischen Geste auf dich abspritze und dann gehe. Ey, du bist ein Baby wie F.A., ich fahr Everyday Ferrari, trage Bracelets aus Platin, verbringe meine Freizeit damit, Ladies zu schlagen, um ihnen dann danach ein Facelift zu bezahlen, ey. Du bist gleich blutunterlaufen mit zwei Löchern im Kopf wie bei Ku Klux Klan, Home, Nigga.